Boniface. Heute geht es weiter mit den himmlischen Tatsachen. Aujourd'hui, on va continuer avec les faits célestes. Praise the Lord. Hallelujah. We already know the facts in this world. What this world called facts. Tatsachen dieser Welt schon. Et puis on connaît déjà les faits de ce monde. We already know what are facts here on earth. Wir wissen schon, was Tatsachen hier auf Erden sind. On connaît déjà les faits de ce monde ici. Amen. And we believe them so much. Und wir glauben an diese Tatsachen. Et puis on croit toujours ce fait. Because we can see them with our five senses. Weil wir sie mit unseren fünf Sinnen sehen können. Parce qu'on peut le voir avec notre cinq sens. Our heavenly facts, we are to learn and know them and believe them and see them with our faith. Aber die himmlische Tatsache müssen wir mit unserem Glauben sehen. Mais le fait céleste, on doit le voir avec notre foi. You cannot see them with your natural eyes. Du kannst nicht mit deinen natürlichen Augen sehen. Tu peux pas le voir avec tes yeux naturels. You can only see them with your spiritual eyes. Wir können sie nur mit unseren geistlichen Augen sehen. Tu peux le voir seulement avec tes yeux surnaturels. That you are married to Jesus, you cannot even see it in the natural eyes. Dass du verheiratet bist mit Jesus, kannst du physisch gesehen nicht sehen, aber es ist eine Tatsache. Et que tu es marié à Jésus-Christ, tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels, mais seulement avec tes yeux surnaturels. Et puis c'est un fait. Amen. Elisha, you know, the Syrian army, you can see them. It's a fact. They were there. Amen. You can count them with your five senses. You can see them. Die syrische Armee war eine Tatsache. Man konnte sie sehen. Et même l'histoire de l'armée syrienne, on pouvait aussi le voir. On pouvait aussi le voir avec les cinq sens. C'était un fait naturel. But he that is in us is greater than them. Aber der in uns ist, ist größer als sie. Mais lui qui est en nous est plus grand que le monde. It's what you cannot see with your natural eyes or with any of your five senses. Das kannst du mit deinen natürlichen Augen eben nicht sehen oder mit deinen fünf Sinnen. Et cela tu peux pas voir avec tes yeux naturels ou bien avec tes cinq sens. You can only see them by believing Christ. Du kannst das nur sehen, indem du an Christus glaubst. Et tu peux seulement le voir si tu crois Jésus Christ. You know, believing Christ is our sight. An Christus zu glauben ist unsere Sicht. Et la foi en That's Jesus how we see things. So sehen wir Dinge. Et la foi en Jésus Christ c'est notre vue et c'est comme ça comment on voit des choses. It's our eardrum. It's our, you know, the spiritual eardrum. The part of you that hears the word of God. It is belief. You believe it. An Christus zu glauben ist unsere ist unser Trommelfell, sozusagen unser Gehörsinn. Et de croire en Jésus-Christ, c'est notre, c'est comme l'oreille qu'on utilise pour écouter des choses. And you know, and in believing is all the five senses. Im Glauben sind alle fünf Sinne. The spiritual world. Believe, that is how you receive. Believe, that is how you live. Believe, that is how you sleep and wake up. Believe, that is how you remember Him. Believe, it's everything in Christ's world is belief. That is why the Bible call it the work. Deswegen nennt die Bibel es Werk. John 6. Et quand tu crois, tous tes cinq sens sont toujours involvés. Et c'est ça pourquoi Jean 6 nous dit que c'est une œuvre qu'on fait. Amen. Amen. You know, c'est ça, you know, John 6, he said, they ask the work they are to do for God. And Jesus said, the work the only true God wants you to do for him is to believe the Son, to believe Christ. So believe is everything. Covers to believe Christ covers everything. An Christus zu glauben, das deckt alles ab. Das ist das einzige Werk, was wir tun sollen. Et dans la Bible, on voit comment les disciples demandent Jésus-Christ comment il peut faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus-Christ répond que l'œuvre de Dieu, c'est quand tu crois en Jésus-Christ. C'est ça la seule œuvre que tu peux faire. As we know the facts of this world, let us also learn and know heavenly facts. Genauso wie wir die Tatsachen dieser Welt kennen, sollen wir auch die Tatsachen vom Himmel kennen. Et la façon comment on connaît les faits de ce monde, nous aussi connaître les faits célestes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, in the natural world, you have to go and search for a husband. You have to go and search for a wife. You have to look for it's like hunting. In der natürlichen Welt musst du nach einem Ehemann suchen. Es ist so, dass du jagen gehst. Et au monde naturel, tu dois toujours chercher un mari, une femme, c'est toujours dans les cherches. Comme une chasse. Amen. You know, it's like hunting. You go to internet to be hunting for a wife, for a husband. You know, for a mate, so, you know, they go there to, you know, in Christ's world, you believe Christ. You see Christ. You believe him. Wir sehen ihn. That's all. Und das reicht. Et dans ce monde, tu cherches toujours d'une femme ou bien d'un homme, mais au monde de Jésus-Christ, tu as seulement la foi en Jésus-Christ. Et ça suffit. You don't seek a husband, you don't seek a wife. You seek Christ. Amen. Du suchst nicht nach einem Ehemann, du suchst nicht nach einer Ehefrau, du suchst nach Christus. Et au monde de Jésus-Christ, tu ne cherches pas une femme ou bien un homme, mais tu cherches Jésus-Christ. You don't seek money. Du suchst nicht nach Geld. Tu ne cherches pas l'argent. You don't seek things. In the world, in the natural world, that is their job. They seek things. In der natürlichen Welt suchen sie nach Dingen. Et au monde naturel, ils cherchent toujours des choses. In Christ's world, things seek us. Aber in der Welt von Christus suchen Dinge uns auf. Mais les choses dans le monde, au monde de Jésus-Christ, les choses nous cherchent. That's why he says, seek first the kingdom of heaven. Deswegen sagt er, suche erst nach dem Königreich des Himmels. Et c'est ça pourquoi la Bible nous dit d'abord chercher le royaume des cieux. He said, and all others, including husband, wife, and all others, they will all seek you. Und alles andere because the Lord is your provider. Weil der Herr dein Versorger ist. Et quand tu cherches d'abord Jésus-Christ, Dieu va t'ajouter toutes les choses que tu as besoin parce que Jésus-Christ est toujours au contrôle de tout. Praise the Lord. Alléluia. C'est dans Deutéronome 20. That's the place I want us to go. Deutéronome 28. 5. Mose 28. Deutéronome 28. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Please, I don't know if we are able to go here at all, but you know, blessings seek God's children. Der Segen sucht Kinder Gottes auf. Et les bénédictions cherchent les enfants de Dieu. It is a fact that in the natural world, people seek things. They seek what they call good things. Aber in der natürlichen Welt suchen Menschen nach dem Segen, suchen Menschen nach guten Dingen. Et au monde naturel, c'est un fait que les gens cherchent des bonnes choses. It is also a fact that in the spiritual world, where we belong, we are in this world but not of this world. We belong to Christ's world. And that world is not this natural world, it's spiritual world. It exists. In that spiritual world, it is a fact that things seek you and not you seeking things. If you seek things, things will run away from you. But if you seek Christ, those things will seek you. Wenn du nach Dingen suchst, werden diese Dinge vor dir fliehen. Aber wenn du nach Christus suchst, wird dir alles hinzugegeben. Amen. Et nous tous, nous appartenons au royaume des cieux de Jésus-Christ. Et dans ce monde-là, les choses te cherchent. Mais quand toi, tu commences à chercher ces choses-là, ils vont commencer à fuir de toi. Mm. You see, if you read 28. Wir 28 lesen. From 1 to 15. You can see that it talks about the blessing that follow, that pursue God's children. Es geht um den Segen, once your focus is Christ. Der Kinder Gottes nachjagt, wenn unser Fokus auf Christus liegt. Quand on lit par exemple Deutéronome 28, 1 jusqu'à 15, on peut voir comment les bénédictions suivent les enfants de Dieu. Please, you know, on Sunday we talked about the, you know, how God's children are dangerous to people or to whoever, to whatever in this natural world. Am Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie gefährlich Kinder Gottes sind für diese Et Welt. Le dimanche, on avait parlé de comment les enfants de Dieu sont dangereux pour ce monde ici. You know, Christ family. They are Christ families. And if anyone fight them, you fight Christ. Die Familie von Christus ist die Familie von Christus. Und wenn jemand sie bekämpft, bekämpft sie Christus. Et les enfants de Dieu, ils sont la famille de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un combat la famille de Jésus-Christ, cette personne combat Jésus-Christ. Remember, Romans 2 says, vengeance is mine, I will recompense. In Römer 2 lesen wir, na, die Rache ist mein, ich werde vergelten, sagt der Herr, spricht der Herr. La Bible nous dit que Dieu dit que la revanche est à moi. In Exodus, he said, I will be enemy to your enemy. Und in 2. Mose sagt er, ich will ein Feind deiner Feinde sein. Et Exode nous dit que Dieu dit aussi que je vais être l'ennemi de tes ennemis. In Genesis 12, he said, I will bless those that bless you, and I will curse those that curse you. So whoever, whatever, you know, whoever is coming to you, should be very careful. Sagte, ich werde die segnen, die dich segnen, die verfluchen, die dich verfluchen. Et Dieu ajoute aussi, puis il dit que je vais bénir, bénir ceux qui étaient les personnes qui je vais bénir ceux qui te bénissent et puis je vais maudire ceux qui te maudissent. You know, all these are true for only God's children. Aber es ist nur, das stimmt nur für Kinder Gottes. Et ces paroles sont seulement vraies pour les enfants de Dieu. And not for churchgoers. Und nicht für Kirchengänger. Et pas pour les gens qui partent seulement à l'église. It's not about who lie, who steal, who fornicate. It's about do you really belong to Christ? Und hier geht es nicht darum, wer lügt oder wer steht, sondern wer gehört wirklich zu Jesus Christus. Et puis, il ne s'agit pas de ce qui vole, qui fait la fornication, mais si tu appartiens vraiment à Jésus Christ. Is Christ your Savior and your Lord? Est Christus dein Herr und Retter? Est-ce que Jésus Christ est ton roi et sauveur? He said, those that are led by the Spirit of Christ, they are the only ones that are Christ's children. That's Romans 8. Romans 8, is it Romans 8? Romans 8, 14. Put something here, let's go to Romans 8. In Römer 8, 14 lesen wir, dass nur die, die vom Geist Gottes geleitet sind, wirklich Kinder Gottes sind. Et Romains 8 nous dit que seulement les gens qui sont guidés par le Saint-Esprit sont vraiment les enfants de Dieu. Yes, Romans 8, 14. Romains 8, 14. Romains 8, verset 14. For as many as are led by the Spirit of Christ, or the Spirit of God, they are the sons of God. Not everybody that are sons of God. That you go to church does not make you a son of God. Dass du zur Kirche gehst, heißt nicht, dass du ein Sohn Gottes bist. Verset 14 dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça montre que seulement parce que tu pars à l'église, ça ne veut dire pas que tu es un enfant de Dieu. You see it? He here is not talking about lying, stealing, or evil gossip. Or the, you know, he's talking about, are you a son of God? Do you allow Christ to lead you? Are you aware of him? That he is your father. He is your Lord. For some people, he's their savior, but he's not their Lord. Hier geht es ganz klar um die Frage, ob du ein Sohn Gottes bist, das heißt, ob du vom Geist Gottes geleitet wirst. Es geht nicht darum, ob du sündigst oder stiehlst oder sonstiges, sondern ob du wirklich vom Geist Gottes geleitet wirst. Et puis verset 14 parle de l'importance que tu sois guidé ou conduit par le Saint-Esprit. Et puis il parle pas de péché naturel, par exemple, quand tu voles, tu mens, mais tu fais des choses qui ne sont pas de Dieu. Et tu dois laisser... Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. If you allow him to lead you, you will not even remember to steal. You will not even go, you know, gossip, you know, the spirit of gossip will not come upon you. Not the spirit of fornication, they will depart from you because darkness and light cannot work together. Mm-hmm. If you accept Jesus as your Lord and you are aware of him, viele Leute haben Jesus Christus nur als ihren Viele Leute haben Jesus Christus nur als ihren Retter, aber nicht als ihren Herrn. Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann werden wir auch nicht Sklaven der Sünde sein. Wir werden nicht Sklaven dieser ganzen Geister sein, sondern wir werden über diesen ganzen Geistern stehen, weil der Geist Gottes uns leitet. Et quand tu laisses Jésus-Christ être ton Seigneur, c'est là où tu vas plus être aussi capable à faire tous ces péchés comme la fornication, mentir ou bien voler parce que tu vas laisser le Saint-Esprit te guider dans tous tes pas. Please read this Deuteronomy 28 alone yourself. Amen. You can read this together with people, but read it at home. Amen. Because if we go through here, it will hold us a little bit back. Amen. Amen. Praise the Lord. Le devoir pour la maison, c'est de lire Deuteronomy 28, from verse 1. To the end. Just read it to the end. Amen. Verset 1 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Here there are blessings and there are curses. Hier werden Segen und Flüche aufgezählt. Ici, il y a des malédictions et des bénédictions. Amen. Amen. And these blessings are curses today. They are about you believe Christ or not. Das sind und diese Segen und Flüche sind heute die Frage, glaubst du an Christus oder nicht? Et toutes ces malédictions ou bien bénédictions sont basées sur la question, est-ce que tu crois Jésus-Christ ou pas? It is about, do you believe in his finished work? That he has done everything for you. And not he is going to do for you. Mm. You get it? He has done everything. Amen. Do you believe that he finished the whole work, the whole job? Glaubst du an das fertige Werk von Jesus Christus? Glaubst du, dass er für dich alles, dass alles vollbracht ist für dich? Et la question est, est-ce que tu crois à l'œuvre de Jésus-Christ et puis qu'il a tout déjà, qu'il a tout accompli pour toi et pas qu'il va tout accomplir? You know, God chooses. You know, we were in Nigeria. Their prayer is always, God do it. He's going to do it. They walk by sight. Mm-hmm. It's always he's going to do it. Und wir waren in Nigeria und dort haben die Leute immer oft gebetet, dass der Herr Dinge tun soll. Ihr Glauben hängt immer davon ab, dass der Herr Dinge tun soll. Et quand on était au Nigeria, il y avait des enfants de Dieu qui priaient toujours que Dieu fait quelque chose. Donc ils disaient toujours que Dieu n'a pas encore fini ou accompli les choses. And that is Christianity. Christianity is always he's going to do it. But in the kingdom of heaven, he has done it. Amen. Und das ist das Christentum. Christen glauben sie immer, dass Gott irgendwas tun wird. Aber im Königreich Gottes hat der Herr alles schon getan. Et au Christianisme, tout est toujours dans l'avenir. Donc Jésus-Christ va faire quelque chose. Mais au royaume de Dieu, Jésus-Christ a déjà tout accompli. Amen. You know, in Christianity, they believe they are going to heaven. When they die, until they die, they are not in heaven. But Jesus said, here, from here, you live in heaven. Amen. Im Christentum sagen die Leute, dass sie in den Himmel gehen werden. Aber im Königreich Gottes sagt Jesus Christus ganz klar, schon jetzt seid ihr im Himmel. Et dans la religion chrétienne, les gens croient qu'ils vont aller au royaume de Dieu quand ils meurent. Mais Jésus-Christ nous dit que le royaume de Dieu commence aussi par terre quand on a Jésus-Christ en nous. You know, the Bible calls it a good fight of faith. To believe it, you know, that everything they have done deals in Christ's world. To believe. Die Bibel nennt es den guten Kampf. It's a labor to believe. Darum zu kämpfen, daran zu arbeiten, zu glauben, dass alles schon vollbracht ist. Et la Bible appelle ça le bon combat de la foi, que de croire que tout est déjà accompli. You know, the more things get harder, the more time is good, the more you labor to believe harder. Umso schwieriger es wird, somebody's getting it. Umso fester glaubst du. Et quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, c'est là où tu dois croire encore de plus fort. Amen. Amen. You know, we work hard so hard to get things done. Yeah. In Christ, well, you work hard to believe the finished work of Christ. In der Welt arbeitet man so hart daran, dass Dinge funktionieren, dass man Dinge auf die Kette bekommt. Aber im Königreich Gottes glauben wir einfach hart, dass der Herr schon alles getan hat. Pour accomplir des choses au monde naturel, tu dois vraiment travailler beaucoup et très fort pour avoir ces choses. Mais au royaume de Dieu, tu dois maintenant croire de plus et travailler encore plus fort pour avoir la foi. The blessings of the Lord is only for God's children. Der Segen des Herrn ist nur für Kinder Gottes. Les bénédictions de Dieu sont seulement pour and not for churchgoers. Und nicht für Kirchengänger. Pas pour les gens qui partent à l'église. And not for those under laws. Nicht für die under the laws of Moses, like the Jews. That's why he called their father the devil. So wie remember. Deswegen nennt er ihren Vater den Satan. Et les bénédictions de Dieu ne sont pas pour les gens qui sont sous la loi comme les Juifs. Et puis Dieu a dit que les Juifs, leur père sont et le diable. It is also not for even the disciples. Ist es auch nicht für die Jünger. Et c'est pas aussi pour les disciples. Amen. Mm-hmm. I'm not giving you, because next on Sunday we go deeper into it. Amen. Amen. It's not even for the disciples. It's for sons. Juste für die Söhne vorbereitet. Les bénédictions de Dieu sont pour les fils. It's not living as a disciple. It's living as a son. Wir sollen nicht als Jünger leben, sondern als Söhne sollen leben. On ne doit pas vivre comme disciple, mais comme enfant de Dieu. You know, to be a son is another world. It's of another class. Ein Sohn zu sein ist eine andere Ebene. Et être un fils c'est un autre, c'est une autre classe, un autre oui. You know, is it not in Luke 14? He said you have to hate all, even yourself, before you can become my disciples. How much more so? Are you getting it? In Lukas 14 sagt er, dass ihr müsst alles hassen, selbst euch selbst müsst ihr hassen, um ein Jünger zu sein. Wie viel mehr hassen wir, wenn wir Söhne sind? Et Luc 14 nous dit qu'on doit tout détester, même nous-mêmes, pour être un disciple de Jésus-Christ. Et combien de fois on doit maintenant détester tout en tant qu'enfant de Dieu. You know, a disciple is just a follower. Un jünger ist ein Nachfolger. Un disciple est une personne qui suit. And a son is a son. Aber ein Sohn ist ein Sohn. Mais un fils est un fils. It means the same blood. Das heißt das gleiche Blut. Ça veut dire il a le it means the same family. Die gleiche Familie. La même famille. Are you getting it? You know that the prodigal son, the brother, you know, the brother was almost angry. But the father said, don't you know what belongs to me belongs to you? Mm-hmm. You get it? The son is so... Well, let me leave there. Let me go to this area. Let me come to this area. Genauso praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Bei dem verlorenen Sohn, wo der Vater gesagt hat, das weißt du nicht, dass das, was mir gehört, gehört dir schon lange, mm-hmm. weil du eben mein Sohn bist. Et dans l'histoire du fils du prodigal, il était jaloux de son fils, de son frère quand il est retourné. Mais le père a dit que est-ce que tu ne sais pas que tout ce qui appartient à moi appartient aussi à toi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let me we believe earthly facts. Wir glauben an die irdischen Tatsachen. On croit les faits naturels. What about heavenly facts? Was ist mit den himmlischen Tatsachen? Mais qu'est-ce qu'il y a avec les faits surnaturels? Do you believe heavenly facts more than you believe earthly facts? Glauben wir den irdischen Tatsachen mehr als den himmlischen Tatsachen? Est-ce que tu crois les faits célestes plus que les faits terrestres? Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for Joseph. Je thank God for Joseph. Et je remercie Dieu pour Joseph. He was being sold as a slave. But the Bible called him a prosperous man. You can see heavenly facts. It's a fact that he was poor naturally. And it's also a fact that he was a prosperous man. Es war eine Tatsache, dass er natürlich gesehen arm war. Aber es war auch eine Tatsache, dass er ein wohlhabender Mensch war, weil er Jesus Christus hatte. Et dans l'histoire de Joseph, on peut voir que c'était un fait terrestre qu'il était pauvre. C'était avec Joseph, c'était un fait terrestre qu'il était pauvre, mais c'était aussi un fait céleste qu'il était un homme riche et béni par Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. You know, it's not what they believe, it's what do you believe. You. Es geht nicht um das, it's not what people are saying. It's what are you saying? Was sagst du? Was glaubst du? Il s'agit pas de ce que le monde croit, mais ce que toi-même tu crois, ce que toi-même tu dis. It's not what people are saying. What do you see? Es geht nicht um das, was Leute sehen, was siehst du? Il s'agit pas de ce are que les gens you croient, mais ce que toi-même tu vois. Est-ce que tu vois Jésus-Christ ou bien tu vois l'homme, les hommes? If you see people, you will be sad. Wenn du Menschen siehst, wirst du irgendwann traurig sein. Et quand tu vois l'homme, tu vas être triste. If you listen, if you think of what they are going to say or how they are going to react, you will be sad. But if you think of Christ, your joy will be overflow. Wenn du darüber nachdenkst, was sie sagen werden, wie sie wie sie agieren werden, dann wirst du traurig sein. Wenn du auf das schaust, was Christus über dich sagt, wird deine Freude Überfluss sein. Et quand tu tu te concentres à l'homme, tu vas être toujours triste. Mais quand tu te concentres à Jésus-Christ, tu vas toujours avoir la joie. Praise the Lord. Hallelujah. Please, your brothers and sisters, keep on speaking to them. Oh, Bruder und Schwestern, sprich bitte weiter mit ihnen. Et vous devez continuer à parler à votre frère et soeur. Going to a dead church is not going to church. Zu einer toten Gemeinde gehen ist nicht zu einer Gemeinde gehen. Quand vous partez dans une église morte, tu ne pars pas dans une église. It's better you even sit at home. Es ist sogar besser zu Hause zu bleiben. Vaut mieux rester à la maison. Than going to dead churches. Als zu einer toten Gemeinde zu gehen. Qu'aller dans une église morte. You know, if something is not written on your board, you will not have anything to clean. Wenn nichts auf deiner Tafel steht, dann wirst du auch nichts erstmal wegwischen müssen, um dann die Wahrheit auf diese Tafel draufzuschreiben. Si tu n'as rien écrit sur ton tableau, c'est plus facile de soigner ce tableau que quand tu as déjà écrit des choses sur ton tableau. That's why it's so hard for those in love to come to Christ. Because Moses have been written so deep in their heart that you know they for them to get out. It's almost impossible. Deswegen fällt es den Leuten, die besetzt sind, so schwer rauszukommen. It's impossible actually without Christ. It takes Jesus to change Paul. Saul to Paul. Es braucht Jesus, um Leute aus dem Gesetz rauszuretten. Es hat Jesus gebraucht, um aus Saulus Paulus zu machen. C'est ça pourquoi c'est très difficile pour les gens qui sont sous la loi d'accepter la vérité parce que leur tableau, leur cœur ont été écrits avec les commandements de Moïse, mais c'est presque aussi impossible pour l'homme de sortir de la loi sans Jésus-Christ. C'est ça pourquoi Saül a été changé et il est devenu Paul. It is a fact that people are even, they believe they are enjoying today. They believe they don't have problem. Why should they come to Jesus? Es ist auch eine Tatsache, dass Leute glauben, dass sie ihr Leben genießen und dass sie deswegen Jesus auch nicht brauchen. Et c'est aussi un fait que les gens pensent qu'ils sont en train de se réjouir dans ce monde ici parce qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. And it is also a fact that it is a matter of time before problem comes. Aber dennoch ist es eine Tatsache, dass man eine Frage der Zeit ist, bis Probleme kommen, weil du hier auf Erden eben bist. Mais c'est aussi un fait que c'est une question de temps jusqu'à ce que tu auras des problèmes parce que tu es dans ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Run to Jesus. Renne zu Jesus. Cours vers Jésus-Christ. He's coming back. Jesus kommt zurück. Il rentre, il va rentrer. It is a fact. Das ist eine Tatsache. C'est un fait. Amen. Amen. And nothing can change it. Und nichts kann das ändern. Et rien peut le changer. Nothing can change it. Nichts kann das ändern. It's unchangeable. Das ist unveränderlich, diese Tatsache. Et rien peut le changer. C'est aussi impossible à changer ce fait. I don't know what is keeping people from coming to him. Ich weiß nicht, was Leute davon abhält, zu ihm zu kommen. Ich ne sais pas qu'est-ce que ce qui tient les gens de tient ou bien empêche de venir empêche les gens de venir vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He is coming back if you like it or not. Er kommt zurück, ob es dir gefällt oder nicht. Et il va rentrer même si tu l'aimes, tu n'acceptes ou pas. Apart from death, sicknesses and diseases, or even solving whatever man called problem, Christ is coming back. That's where we stop on Sunday. Amen. Am Sonntag haben wir da bei dem Punkt aufgehört, dass egal was auf dieser Welt hier abgeht, ob böses oder schlechtes, Jesus Christus kommt wieder zurück. John 14. Johannes 14. Et dans n'importe quelle situation, même si tu as des problèmes ou bien tu as des maladies, dans n'importe quelle situation, Jésus-Christ, il va rentrer. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know, two people gave testimony of the message on Sunday. Am Sonntag haben zwei Leute Zeugnis gegeben von der Botschaft. Et il y a deux personnes qui ont donné un témoignage concernant le message. Ah, no, the two spoke and said the message helped them. Und zwei haben gesprochen und gesagt, dass die Botschaft ihnen geholfen hat. Et ils ont dit que le message les a aidé. And the last said, one is not from him. One of them. Der hat aber gesagt, einer von den beiden ist nicht von ihm. Et Dieu a dit qu'une de ces personnes n'est pas de lui. He said it only belongs to that person that is from him. The message. Die Botschaft gehört nur der Person, die von ihm ist. Et Jésus-Christ a dit que le message est seulement pour les gens qui appartiennent à Jésus-Christ. He said unto a certain person come and he would receive him as his own Lord and Savior. Then whatever has been preached here belong to him according to what is in the Bible. Nur wenn die Person wiedergeboren wird, wird der Person auch das gehören, was hier gepredigt wurde. Et seulement si cette personne est née de nouveau, c'est là où ce message appartient à cette personne. So nothing here can help you except you belong to him. Nichts hier kann dir helfen, sein du gehörst zu ihm. Rien peut t'aider jusqu'à ce que tu appartiens à Jésus-Christ. You know, the book of John. Jesus said, I pray for these people alone. I did not pray for the whole world. I'm not praying for the whole world. I'm praying for my people alone. Ich bete nicht für die ganze Welt, sondern ich bete nur für meine Leute. Et Jésus-Christ a dit que je ne prie pas pour le monde, mais je prie seulement pour mes enfants. Pour mes, oui. Praise the Lord. Amen. I don't want to call names. I just let me leave it that way. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In John 14, verse 1. Johannes 14, Vers 1. Jean 14, Vers 1. Vers 1 to 3. It says, let not your heart be troubled. 1 bis 3. 1 à 3. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where I am, there you may be also. Praise the Lord. Amen. Clean and clear. He said he's coming back. Sag ganz klar, ich komme zurück. Oh, Daddy. Et ici, on voit que Jésus-Christ dit qu'il va rentrer. He gives me joy to remember, anytime I remember that he's coming back. Es gibt mir Freude zu wissen, dass er zurückkommt. I smile, Mukule. Mukule. Praise the Lord. Et ça me donne la joie quand je crois, quand je pense au retour de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. It is interesting to know and believe that the Lord is coming back. Es ist interessant und in this evil world. Gut zu wissen, dass der Herr zurückkommt in dieser bösartigen Welt. C'est intéressant, mais c'est aussi bien de voir et de croire que Jésus-Christ va rentrer dans ce monde mauvais. You know, here, you see that we believe Christ, oh, he is a big liar. Entweder glaubt ihr Christus oder Christus ist der größte Lügner. Soit on croit Jésus-Christ ou il est un grand menteur. Are you getting it? He said that we believe him. Okay, you know, because for you to say you are coming back. You know, he said, he won't say that he was coming back when before he died. Mm. And he came back. Amen. That alone is enough for us to believe that he is still coming back. Er hat uns schon mal versprochen, wiederzukommen. Er hat gesagt, dass er sterben wird und in 3 Tagen wiederkommen wird. Und er war nach 3 Tagen wieder da. Amen. Dans la Bible aussi, on peut voir qu'il a déjà un jour promis qu'il va rentrer après 3 jours. Et puis c'est aussi, et puis on voit aussi la réalité de sa résurrection. Et puis on voit aussi que ça ne traîne plus jusqu'à ce qu'il va rentrer la deuxième fois dans ce monde. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It means he's not a liar. Das heißt, er ist kein Lügner. Ça montre qu'il n'est pas un menteur. Er lügt nicht. Et il ne ment jamais. Amen. Amen. You know, when he healed that man that they brought from the roof down, you know, he told that man, he said, get up, rise up. First of all, he said, your sins are forgiven thee. And then we all say, why should you say your sins are forgiven thee? They now said, rise up and walk. Pick up your bed and go out. And this man, you know, and they heard it. And because why did Jesus, you know, he did 2 things there. I don't know if we are able to go there. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the people there, you know, they said, who can forgive sin? It's only God alone. He said, which is harder to say? Rise up and walk. Or pick up, your sins are forgiven thee. Actually, your sins, you are forgiven your sin. It's easier to say than to say rise up and walk. Because everybody can see rise up and walk. I don't know if you see, if you get it. Als ein Gelähmter mal zu Jesus gebracht worden ist, durch das Dach, hat Jesus ihm gesagt, er soll seine Matte aufnehmen und gehen. Und er hat auch noch gesagt, dass seine Sünden vergeben worden sind. Und die Pharisäer waren dabei und waren schockiert. Da habe ich gesagt, okay, wieso, wer gibt dir die Macht, wer gibt dir die Autorität, Sünden zu vergeben? Und hat Jesus Christus gesagt, was ist schwieriger, zu sagen, steh auf und nimm deine Matte und geh, oder zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Weil das, deine Sünden dir vergeben, das kann niemand sehen, ob es passiert ist oder nicht passiert ist. Aber dieses steh auf und geh, jeder kann sehen, ob die Person immer noch da gelähmt liegt oder dann wirklich aufsteht und geht. Dans la Bible, on voit une histoire d'un homme handicapé qui a été sauvé par, par Jésus-Christ un jour. Et puis Jésus-Christ a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et les pharisiens, et puis Jésus-Christ a aussi ajouté que tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens, ils étaient étonnés parce que Jésus-Christ, il a pardonné ses péchés. Et puis les pharisiens ont dit aussi que qui t'a donné l'autorité de pardonner ses péchés. Et c'est là aussi on peut voir quand Jésus-Christ a dit que qu'est-ce qui est plus facile de dire lève-toi et marche ou bien tes péchés sont faciles. Parce que quand une personne est guérie, c'est plus facile de le croire parce que tout le monde peut le voir, mais personne ne peut voir que tes péchés sont pardonnés. Praise the Lord. Amen. You know, rise up and walk is harder. And the Lord said, if I can do the harder one, I can do the smaller one. Ja. Und er hat gesagt, wenn ich das schwierigere tun kann, ist das kleinere auch schon getan. Normalement, c'est plus difficile de dire une personne lève-toi et marche quand cette personne est normalement handicapée. Mais Jésus-Christ a montré aussi que Dieu est capable à faire tout quand il est capable à faire ce qui est trop difficile. Donc qu'une personne se lève et puis marche, c'est normalement plus difficile. Puis Dieu était capable à le faire. Ça montre aussi qu'il est capable à même pardonner aussi nos péchés, puis les autres choses de plus. So also we can believe him is coming back. In John 14, as he said it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Because, you know, he said he was coming back before his death. And he died. And he rose up after 3 days. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And nothing could stop him. The only person that have ever risen up after death. Once death kill, he silenced that person and everything. Nothing. Und deswegen he killed everything. Herrn vertrauen, weil er that person auch nicht gelogen hat, als er gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Comes to Jesus. Amen. Deswegen können wir dem Herrn vertrauen, dass selbst als er gesagt hat, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird, ist er nach 3 Tagen wieder auferstanden und er war wieder da. Und der Tod, wenn er zuschlägt, muss jedes Fleisch knien. Aber Jesus Christus, er hat den Tod bezwungen. Und der Tod konnte ihn nicht im Grab, der Tod konnte ihn nicht im Grab halten. Er stand über dem Tod und hat den Tod bezwungen. Und er ist der Einzige, der den Tod auf diese Art und Weise bezwungen hat. C'est ça aussi pourquoi Jésus-Christ est la seule personne qu'on peut faire confiance, parce que quand il a promis qu'il va ressusciter, il n'a pas menti, parce qu'après 3 jours, on a vu sa résurrection. Et normalement, on voit au monde naturel que quand tu es mort, c'est fini pour toi, tu n'as pas une autre chance d'être sauvé, mais même la mort ne pouvait pas empêcher Jésus-Christ d'être ressuscité. Et ça montre aussi que dans l'avenir, Jésus-Christ est vraiment au retour parce qu'il a déjà promis ça et puis il va le faire encore une autre fois. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for those that are interpreting. Amen. Amen. It's a blessing. Amen. Amen. You are working for Jesus. Danke für die, die übersetzen. Es ist ein Segen, denn ihr arbeitet für Christus. Really working for Christ. Ihr arbeitet wirklich, wahrhaftig für Christus. Et je remercie tous ceux qui sont entrer des interprétés parce que vous travaillez pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And you should be proud of it. Ihr solltet stolz darauf sein. Et vous devez être fier de ça. Amen. Amen. You should be proud of it that you are working for Christ. Ihr solltet stolz darauf sein, dass ihr für Christus arbeitet. Et Amen. Vous devez être fier que vous travaillez pour Jésus-Christ. You know, if somebody is interpreting for any queen and whatever queen or king in this world, he will be so proud of it. How much more the kingdom of heaven? Wenn jemand für irgendwelche Präsidenten und irgendwelche Fürsten übersetzt, wäre diese Person so stolz darauf, wie viel mehr sollst du stolz darauf sein, dass du für das Königreich von Jesus Christus übersetzen darfst. Amen. Et dans ce monde, on voit comment les gens sont fiers pour traduire les choses pour des rois ou bien des présidents, mais combien de fois tu dois être fier quand tu traduis pour le royaume de Dieu. You know, Jesus praised that young man that he asked to, is it not Luke 16? That young man that he talked about, the master said, come and give account. And that young man started giving people money so that when he is out of job, he cannot go to them and they cannot help him. And the Lord praised that young man. He said, sometimes the children of darkness, they are more intelligent than the children of light. God, children, they cannot see it that, you know, if you talk about working for the president, a king, a queen today, people will be fighting to be there. To be there, to go and do that job. Even when they call you, you see it as honor. But to work, you know, they know what it is. But he said his children don't know what it is to work for him. Mm-hmm. I don't know if you are getting it. Und Jesus Christus hat er auch damals hat ja auch gesagt, dass als er dieses Gleichnis genannt hat von dem guten Verwalter, der das Geld, was man ihm gegeben hat, gut eingeteilt hat, damit wenn er mal in Not kommt, immer noch wieder auf dieses Geld zurückgreifen kann, indem er es anderen Leuten verliehen hat. Und deswegen hat er auch gesagt, dass die Kinder dieser Welt manchmal schlauer sind als die Kinder des Lichts, weil die Kinder dieser Welt, sie kennen ihre Aufgaben und sie schätzen ihre Aufgaben und sind stolz darauf, dass sie diese Aufgabe machen dürfen, sind stolz darauf, dass sie für Präsidenten, dass sie für Fürsten, dass sie für ganze Städte oder Länder arbeiten dürfen, dass sie diese Länder repräsentieren dürfen, dass sie diese Arbeit machen dürfen. Aber Kinder Gottes sind nicht stolz darauf, für das Königreich Gottes zu arbeiten oder streiten sich nicht so ein Fass dafür zu arbeiten. Also die drängen sich noch nicht mal darum, diese Aufgabe zu tun, sondern es wirkt eher wie eine Last oder wie etwas, was ihnen aufgezwungen werden muss. Et Jésus-Christ un jour a donné une parabole sur un homme qui a protégé son argent pour que si un jour il a besoin de l'argent, il peut le prendre. Et puis Jésus-Christ a expliqué aussi avec cette parabole que les enfants du monde sont plus intelligents que les enfants de la lumière, parce que les enfants du ténèbre, eux, ils protègent leur travail. Donc s'ils travaillent pour, par exemple pour les présidents ou pour un roi, ils sont vraiment fiers et puis vont même discuter ou bien c'est bas pour avoir cette position. Mais les enfants de Dieu ici, très souvent, c'est comme un problème ou bien c'est comme c'est trop lourd pour eux pour travailler pour Jésus-Christ. Et puis, ils ne savent pas combien ça compte au royaume de ceux de travailler pour Jésus-Christ. If any natural king can pay, the king of kings can pay more. Wenn natürlich der König entlohnen kann, zahlen kann, dann kann der König der Könige zahlen. Et si un roi naturel peut payer, là le roi du roi peut aussi payer encore de plus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Let us go to Matthew 24. Matthäus 24. Matthieu 24. We'll quickly go through it, one to the end. Amen. Amen. One to the end. It's many, but I want us to go through it. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Matthew 24, verse 1. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they came out to show him things of the flesh. Sie kamen, um ihm Dinge des Fleisches zu zeigen. Die gens sont venus pour montrer Jésus-Christ les choses. I love Jesus so much. Ich liebe Jesus. How he replied people. Wie er Leuten antwortet. J'aime vraiment Jésus-Christ pour la façon comment il répond aux gens. Once they are going to the direction of the flesh, he brings them to that of the spirit. Wenn die Leute in die Richtung des Fleisches gehen, bringt er sie in den Geist. Quand les gens partent à la direction de la chair, Jésus-Christ le remet toujours à l'esprit. The question is, are you like that? Frage ist, bist du auch so? La question est, est-ce que tu es aussi comme ça? You know, when people are talking, they are talking, they are saying things. You've been there, you know, they can, people can come with the flesh, with dirt, you know, because the dirt, the flesh profited nothing. They come with dirt. Will you bring them to life? Wenn Leute sprechen und sie über den Tod sprechen, über tote Dinge sprechen, verweist du sie auf das Leben, verweist du sie auf den Geist? Est-ce que toi, tu es comme Jésus-Christ, qui quand une personne est dans la chair, tu le ramènes toujours dans l'esprit? Parce que toi aussi, comme enfant de Dieu, tu dois être aussi capable à corriger les gens s'ils sont dans la chair. Learn to be this way. Lerne so zu sein. Apprends d'être comme ça. Amen. Amen. I'm used to it. Ich bin daran gewöhnt. Moi, je suis déjà habitué de ça. Somebody is going to the other side and brag. I don't turn him. I just say, is that what? I don't see that. What? This is what I see. Learn to see how Christ sees. Learn to speak how Christ speaks. Learn to, you know, whatever comes from you, let it be Christ. Weißt du, dass immer von dir rauskommt, Christus ist, dass du Dinge so beurteilst, wie Christus sie beurteilen würde. Et tu dois toujours être capable, tu dois être capable d'apprendre tout ce que Jésus-Christ disait, ou bien juger, que toi-même aussi tu juges aussi comme Jésus-Christ jugeait, que tout ce que tu dis, bien tu penses, soit guidé par Jésus-Christ. Look at verse 1 again. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. They want to show him something of the flesh. Sie wollen etwas Fleisches zeigen. Ihnen montrer quelque chose de la chair. Amen. Use every opportunity to turn things to Christ. Nutze jede Gelegenheit, um Dinge auf Christus zu bringen. Et toi, tu dois utiliser chaque opportunité d'amener tout vers Jésus-Christ. They might be speaking death there. You know, once you get there, you know, except they don't want you to speak. If they ask you questions, you just give what you are and not what they want to hear. They might not want to hear it, but that is what you are. You have life, you don't have death. Und tu das, sobald man dich in eine Unterhaltung einlädt, sobald man deine Meinung über etwas wissen will. Wenn sie nichts wissen wollen davon, dann musst du ihnen auch nichts aufzwingen. Wenn sie dich einladen zu einer Meinung, dann sprich das Wort von Jesus Christus. Weil alles andere hast du nicht. Du hast keinen Tod, deswegen musst du den Leuten auch keinen Tod geben, sondern nur das Leben. Et quand les gens de ce monde te demandent une question, tu dois être capable à leur donner la vérité à travers de Jésus-Christ. Tu dois apprendre de parler comme Jésus-Christ. Mais si on ne te demande pas là, oui, tu n'as pas aussi besoin de parler. Si tu Praise sais que la vérité Lord. Ne va pas sortir de toi. You know, it's not about your dressing, your, you know, what people see, the outside. It's about what is coming out from your mouth. Es geht nicht um dein Aussehen, deine Kleidung, sondern es geht um das, was aus deinem Mund rauskommt. Et puis il s'agit pas de comment tu portes ou bien comment ton expérience. You remember what Jesus apparence est, mais il s'agit de ce que toi tu parles, ce qui sort de ta bouche. You remember when Jesus decided to, he did not wash his hand before he eat. He said, what defile a man is not what goes in. It's what is coming out. Mm-hmm. It's not about what you are putting your dress. You know how you are dressing. You are putting your earring. You are putting all this. You are putting all that. You are doing that. You know, it's about what is coming out. Mm-hmm. Is it life or death? I don't know if somebody's getting it. Die Pharisäer, die Jünger von Jesus angeprangert haben, weshalb sie ihre Hände nicht waschen vor dem Essen als, jüdischen Brauch. Und, er hat dann gesagt, nicht das, was in den Körper eines Menschen kommt, verunreinigt ihn, sondern das, was aus seinem Mund rauskommt, das verunreinigt ihn. Amen. Et les pharisiens, par exemple, ils ont accusé les disciples de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas lavé leurs mains avant de manger à cause de leur tradition de la religion. Mais Jésus-Christ a dit pas ce qui entre dans l'homme. Salit ou bien pollue cette personne, mais c'est tout ce qui sort de la bouche, c'est ça ce qui pollue l'homme. You know, you have to know what Christ called life or death. Wir müssen wissen, was Christus Leben oder Tod life nennt. Life and death. What Leben he called life and death. Was er Leben und Tod nennt. Tu dois savoir ce que Jésus-Christ appelle la vie ou la mort. You know, because it's not what religion called life and death, but what Christ called life and death. Es geht nicht um das, was Religion Leben und Tod nennt, sondern das, was Christus Leben und Tod nennt. Il s'agit pas de ce que la religion appelle la vie ou la mort, mais ce que Jésus-Christ appelle la vie ou la mort. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you have children, you are telling them, don't disgrace the family. Don't disgrace the family. You know you are from a Christian home. You know, this home is God's home. It belongs to God. And don't disgrace. You know I'm a pastor. Don't disgrace me. Don't go on. You can see, you know, religion, we pray, we clap for you. But it is evil. It is between that child and Jesus Christ. Mm-hmm. Use Jesus to correct the child. And not use you, mm-hmm. a pastor, to correct the child. Es ist genauso, wenn beispielsweise deine Kinder ermahnst und sagst, ey, guck, dass du die Familie nicht, den Familiennamen nicht in den Dreck ziehst. Du weißt auch, wir sind eine Pastorenfamilie, wir sind eine gottesfürchtige Familie. Achte darauf, dass du uns nicht entehrst, dass du uns keine Schande ins Haus bringst. Aber es ist fleischlich, das ist tot, weil der Mensch hier den Menschen predigt und der Mensch versucht, sich selbst zu schützen und sich selbst in den Fokus zu bringen, anstatt dem Kind zu sagen, ey, es geht um dich und Christus, es geht um dich und den Heiligen Geist. Und das, was du, wenn du im Fleisch handelst, handelst du nicht nach dem Geist Gottes, der in dir gelegt worden ist, sondern du handelst nach dem Satan und du bist nicht mehr vom Teufel. Du wurdest freigekauft durch das Blut von Jesus Christus. Du bist nicht mehr in einer Gefangenschaft. Dass du halt das Kind an seine Identität in Christus erinnerst. Nimm du das Kind an die Position, die sie durch Jesus Christus und wer sie jetzt in Jesus Christus und für Jesus Christus ist, dass du sie daran erinnerst, den Fokus auf Christus legst und nicht auf Menschen. Et dans la religion, par exemple, on voit que les pasteurs, par exemple, disent toujours, ne me rends pas la honte parce que tu sais que je suis un pasteur, nous sommes une famille chrétienne, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce que sinon on va parler de nous. Et puis, ils utilisent toujours leur chair pour corriger leurs enfants, et c'est pourquoi on voit pas aussi une différence, mais on doit toujours utiliser Jésus-Christ lui-même pour corriger les enfants. Et puis les enfants ne doivent pas avoir la crainte de l'homme, mais la crainte de Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi que quand tu parles ou bien tu dis quelque chose, ne vois pas les gens, ne mets pas les gens au milieu des choses, mais mets toujours Jésus-Christ. Corrige tes enfants, puis explique-le que ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire ta relation avec Jésus-Christ, tu es en train de blesser Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du nom de la famille, ou bien c'est que les gens vont dire à travers de la famille, mais qu'est-ce qu'on va dire sur Jésus-Christ avec tes comportements? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is the fear of the Lord that is the beginning of wisdom, and not fear of pastor, fear of father, fear of mother. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, nicht die Furcht vor Menschen. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse de l'homme, et pas la crainte d'un homme pasteur ou Verse 2, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Praise the Lord. Hallelujah. They might not even understand what he was saying. Sie werden vielleicht nicht verstehen, was er gesagt hat, aber es ist das, was sie haben, was sie ihm zu sagen haben. Et peut-être le monde ne va pas comprendre ce que tu es en train de dire, mais ce que tu es en train de dire, c'est guidé par Jésus-Christ. You know, people might not understand what you are saying at that particular time, but the Holy Ghost is there that will remind them of what you said years ago, or what you said months ago, and tell them this is what you have been saying. Die Leute werden vielleicht nicht verstehen, was du in dem Moment sagst, aber you give them what you have. Der Heilige Geist wird sie Jahre später oder Monate später oder Wochen später daran erinnern, was du zu ihnen gesagt hast, weil der Heilige Geist damit arbeiten wird. Aber du gib ihnen, was du hast, nämlich das Leben, denn der Heilige Geist kann nur mit Leben arbeiten, nicht mit Tod. Et quand tu prêches aux gens, peut-être ils vont pas comprendre ce que tu es en train de dire dans ce moment, mais un jour le Saint-Esprit peut utiliser tes paroles même 2 ans ou 3 ans après parce que tu les as donné la vérité. Donc continue toujours à leur donner la vérité et le Saint-Esprit va utiliser aussi ce que tu as dit pour les sauver. Praise the Lord. Hallelujah. And I'm very sure, you know, his disciples, they understood this later. This very thing he said here. Und ich bin mir auch sicher, dass seine Jünger das später verstanden haben, das, was er hier sagt. Et je suis sûre que les disciples de Jésus-Christ ont compris les paroles de Dieu après la résurrection de Jésus-Christ. And that's why once you are telling people something, it's not to convince them. That's not your job. You just tell them. Give them what you have. The Holy Ghost, the time is coming. When the Holy Ghost will be, you know, with those that very things, you did not say it in vain. He's going to use it as his own time. Denn das, was du da gesprochen hast, hast du nicht vergeblich gesprochen. Es gibt eine Zeit, wo der Heilige Geist das Gesprochene nutzen wird. Et c'est ça pourquoi que quand tu prêches aux gens, tu ne prêches pas pour convaincre les gens, mais tu les donnes seulement la vérité, puis un jour le Saint-Esprit va utiliser tes paroles pour changer leur, leur pensée. Praise the Lord. Parce que tout ce que tu dis, ce n'est pas en vain, mais c'est toujours pour le bien. And verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the signs of your coming? And of the end of the world? Verse 4. Yeah. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Praise the Lord. Hallelujah. Be careful that you are not deceived. Habt acht, dass euch niemand verführt. Amen. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Amen. Amen. Verse 5. Verse 5. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. They shall come in Christ's name and deceive many. Sie kommen im Namen von Christus und werden viele verführen. Et ils vont venir au nom de Jésus-Christ et ils vont tromper beaucoup de gens. Be hungry of Christ. Sei hungrig nach Christus. Ai faim de Jésus-Christ. And not be hungry of making it in this world. Sei nicht hungrig. No, people are hungry of making it. They want to make it. Danach, what they call make. Erfolgreich auf dieser Welt zu sein. Das erfolgreich zu sein. Das, was diese Welt Erfolg nennt. Et n'ai pas faim du succès de ce monde parce que les gens ont faim d'être, d'avoir les succès de ce monde. Verse 6. And you shall hear the wars and rumors of wars. Amen. Amen. Can you help us, Felix? Verse 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es wird noch nicht das Ende sein. Aber es ist noch nicht das Ende. There are five words for it, verse 7. Merci, 7. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. And then Jenny, not Jennifer. Apostle read 8. Verse 8. Dies alles ist der Anfang gewesen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So verse 6 now. Merci. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Verse 9. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Because we are experiencing it already. Amen. Erleben wir heutzutage schon. Et tout ce qu'on vient de lire ici, nous sommes en train de faire de l'expérience de ça. Verse 10. 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. You get it. Amen. Amen. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Praise the Lord. Hallelujah. You know, things are getting worse. Dinge werden and schlimmer. People will start giving up. Leute werden anfangen aufzugeben. Les choses deviennent de plus en plus graves et les gens ils vont abandonner la foi. Amen. Verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all this gospel, this very gospel. Dieses Evangelium. Amen. Bonne nouvelle. This gospel. Dieses the gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Christ. Amen. There are other gospels. Es gibt andere Evangelien. Il y a des autres bonnes nouvelles. Why this? Because there are other gospels. Wieso dieses eine? Weil es eben andere Evangelien gibt. Pourquoi cette bonne nouvelle? Parce qu'il y a des autres bonnes nouvelles. He did not say the gospel because he knows that it is not his own gospel that is his own gospel alone that is the gospel in this world. There are other gospels everywhere that people are preaching that is not the gospel of Christ, but they paint it with Christ. Dass es überall andere Evangelien gibt und Leute und es wird mit Jesus Christus ausgeschmückt, aber es ist nicht der wahrhaftige Jesus Christus, der dort gepredigt wird. Et Jésus Christ le dit parce qu'il sait qu'il y a beaucoup des évangiles qui sont proclamés dans ce monde et puis les gens les appellent aussi une bonne nouvelle et puis il couvre ces messages avec le nom de Jésus Christ, mais il y a seulement une seule bonne nouvelle et cela c'est de Jésus Christ. Are you getting it? Mm-hmm. It's different from when he said, I am the way, a way. And here he said this gospel, because there are many gospels. Mm-hmm. It's like when there are many bags here. I said this bag. It means there are other bags there. Praise the Lord. Mm-hmm. You get it, please. Mm-hmm. So he said this gospel, the gospel of the kingdom of heaven. Er spricht von diesem Evangelium, weil es andere Evangelien auf dieser Welt gibt, aber die das nicht das wahrhaftige Evangelium sind. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ dit cette bonne nouvelle, ça montre pas ça c'est sorry. Ça shall be preached in all the world. La raison pour laquelle Jésus-Christ dit cette bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a beaucoup, il y a des autres bonnes nouvelles qui sont proclamées. C'est comme aussi avec un sac, quand je dis ce sac ici, ça veut dire aussi qu'il y a des autres sacs qui sont ici. Praise the Lord. Hallelujah. He said, shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Mm-hmm. And then shall the end come. So that there will be no excuse. Damit es keine Ausrede gibt. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en étendent les témoignages. Alors seulement viendra la fin. Verse 15. When you therefore shall see the abomination of this desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Verse 16. Let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Remember Lot's wife. Erinnert euch an die Frau von Lot. Are you getting it? Rappelez-vous à la femme de Lot, verset 17 aussi. Remember Lot's wife. Sie hat sich umgedreht und es wurde zur Salzsäule. Rappelez-vous à la femme de Lot. Amen. Don't allow anything here on earth to disturb you. Lass nicht zu, dass irgendwas auf der Welt dich ablenkt hier. Et ne laisse pas que quelque chose de ce monde te distraire. He said, if your arm deceive you or offend you, cut it off. If your eyes offend you, pluck it. If it will prevent you, take it out. Let them go. Mm-hmm. Let them go and leave you and Jesus alone. Wir sollen die Sachen loslassen, wenn sie uns von Jesus Christus abhalten. Are you getting it? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que quand si ton œil ou bien ton bras t'empêche d'avoir le royaume de Dieu, éloigne-toi de ça. Here is telling us to take him serious. Hier steht, dass wir ihn ernst nehmen sollen. Very serious. On voit que Jésus-Christ dit de le prendre vraiment sérieux. He said, "Now that let him, which is in the field, return back to take his clothes." 17. Amen. Amen. Then in verse 19 he said, "And woe unto them that are with child." 19. And to them that give suck in those days. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, yeah, you know, human rights will be angry with this. hier werden Menschenrechtler würden empört sein wegen Animal Liebe. You know people that love all these you know they love things. Amen. Et les gens qui combattent pour la the baby is innocent. Amen. Please, once it comes to Christ, our focus should be so intensive on Him. Wenn es um Christus geht, muss unser Fokus all others ungeteilt sein. Concentration. You know, in Joshua, when he said, meditate in this both day and night. That you don't even sleep at all, both day and night. S'il s'agit de Jésus-Christ, tu dois vraiment laisser ta concentration être seulement sur Jésus-Christ. Ne laisse pas les choses te distraire de la vérité. C'est ça pourquoi la parole de Dieu dit aussi, tu dois veiller sur ma parole. Méditer sur ma parole au chaque jour et nuit. Jour et nuit. You know, God did not create this world to be like this. Gott hat diese Welt nicht so erschaffen. Et Dieu n'a pas créé ce monde pour être Adam disobeyed him. Adam hat ihn missachtet. Mais Adam lui a désobéi. Amen. And that's since then. Und seitdem. Et depuis là. Everything changed. Hat sich alles verändert. Tout a changé. There have been opposition. Es gibt einen Feind. And there's still opposition. Es gibt immer noch diesen Feind. Il y a une opposition puis cette Satan does not want to go to hell aujourd'hui. Der Teufel will nicht allein die Hölle. Et le diable ne veut pas aller en enfer toute seule. Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord for His love. Wir danken dem Herrn für seine Liebe. Et on remercie Dieu pour son amour. That he still came to save us. Er gekommen ist, in spite uns zu retten, of all the rebellion. Obwohl wir so viel rebelliert haben. Et bien que nous avons rebellé tellement beaucoup, Dieu il a décidé de venir ici sur terre pour nous sauver. That he still loved the unlovable. Dass er die Leute liebt, die man nicht lieben kann. Qu'il continue à aimer les gens qui ne sont pas dignes d'être aimés. Amen. Amen. That he still there for us, that you know for where we are not even, we don't even care about him. Dass er dennoch für uns da ist, obwohl wir uns gar nicht mehr jucken. Il est toujours et il est toujours là pour nous, bien qu'on soit toujours occupé avec les autres choses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 20. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. You know, the religious people, Sabbath day means a lot to them. Für die religiösen Menschen ist der Sabbat ein wichtiger Tag. Et pour les gens religieux, le Sabbat, c'est un jour très important. Pourquoi Sabbat day? Wieso spricht er hier vom Sabbat? Pourquoi Jésus parle du Sabbat? Amen. You know, Sabbath day will take some people away from heaven. Weil der Sabbat dafür sorgen wird, dass einige Leute gar nicht, dass einige Leute nicht in den Himmel kommen. Parce que Jésus-Christ parle du sabbat parce qu'il sait que le sabbat va empêcher beaucoup de gens d'entrer au royaume des cieux. Il parle de la loi. Es geht hier um das Gesetz. Are you getting it? Mm. If you look at, you know, is it not Cornelius and Peter? You know, Peter was in trance and he started eating something that he was not supposed to eat. Because he was going to do what he called abomination. And the Lord was going to say, do something that in religious world is abomination. In natural world is an abomination. Are you getting it? Wenn wir uns die Geschichte von, I don't know if you remember that story. Wenn wir uns die Geschichte von Petrus und Cornelius anschauen, Petrus hatte eine Vision, in der er auf einer Decke ganz viele Speisen gesehen hat, die eigentlich nach dem jüdischen Gesetz verboten sind zu essen. Ne? Sachen wie, keine Ahnung, zweihufige Tiere oder Schwein oder Reptilien, all diese Tiere lagen auf einer Decke vor ihm. Und der Herr hat zu ihm gesagt, iss davon, ess diese Tiere. Und Petrus hat natürlich gesagt, ich kann das nicht essen, das ist unrein, das darf man nicht essen. Aber der Herr hat darauf beharrt, dass er das essen soll. Und diese Vision war eine Vorbereitung darauf, dass der Herr Petrus eine Aufgabe and geben wird. A change of life has come. Eine Aufgabe geben wird. eine Aufgabe geben wird, wo er etwas tun wird, was eigentlich aus jüdischer Sicht Gesetz unlawful ist, Gesetz gesetzlos ist, genau, was gesetzlos ist, aber in Christus war es ein Befehl, den er tun sollte. Er sollte nämlich zu Cornelius, einem Heiden, gehen und ihm von Christus erzählen. Ja. Dans l'acte des apôtres, on lit l'histoire de Pierre qui a eu une vision où il mangeait des animaux différents qui étaient normalement interdits pour les juifs à l'époque, donc pour les juifs qui étaient sous la loi. Et Dieu a commandé à Pierre de manger tous ces animaux-là. Et puis Pierre, il ne voulait pas manger ces animaux parce qu'il savait que normalement c'est une abomination pour les juifs, pour les gens religieux. Et avec cette histoire, Dieu voulait nous montrer que tout ce qui est, par exemple, une abomination pour les gens religieux ou bien pour le monde en général, Dieu va nous envoyer de faire ces choses-là pour montrer au monde qu'il ne s'agit pas de la chair ou bien de l'extérieur, mais il s'agit de ce que Jésus-Christ appelle juste... Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are we there, please? Amen. I thought I'm doing overtime. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, those that are after thou shalt not, and thou shalt not. Die Leute, Amen. Die hinter den Gesetzen her sind. Et les gens qui sont à travers les 10 commandements, it's going to cost them heaven. Das wird ihnen den Himmel kosten. Ça va les coûter le royaume des cieux. You get it? Mm-hmm. It will cost them heaven. Es wird ihnen den Himmel kosten. Ça va les coûter le royaume des cieux. Because what qualifies you to make heaven is not what you do, it's believing. Denn das, was dich qualifiziert, in den Himmel zu kommen, ist nicht das, was du tust, sondern an Jesus Christus zu glauben. Parce que ta qualification, ils sont pas tes œuvres, mais c'est ta foi en Jésus-Christ. You know, when they stand before Christ, they will ask Christ, ask them, what qualifies you? You know, they will start counting their blessing and naming them one by one. I did not steal. I did not lie. I did not fornicate. I did not do this. I did not do that. I did not wear shoe. You cannot be your savior. Somebody paid the price. Und diese Leute, wenn sie dann vor dem Herrn stehen und der Herr sagt, okay, was qualifiziert dich denn für den Himmel? Wenn er das als Fangfrage stellt sozusagen, wenn sie natürlich anfangen, ihre ganzen Werke aufzuzählen, aber das macht sie ja schon schuldig, ne? Weil das, was sie alles erfüllt haben, ist immer noch weniger als das, was sie nicht erfüllt haben. Deswegen sind sie schuldig und brauchen Jesus Christus, brauchen einen Retter. Au jour du jugement, Dieu va demander les gens qu'est-ce qui est ta qualification pour entrer au royaume des cieux. Et il y a beaucoup de gens qui vont répondre oui, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ceci ou cela. Mais normalement, la vraie réponse est ma qualification est parce que je crois en Jésus-Christ et pas tu peux pas présenter tes propres œuvres. Amen. Nothing should take us away from there. Nichts sollte uns von der Wahrheit wegnehmen. Et rien ne doit nous séparer de la vérité. Verse 21. For there shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world. 21. To this time. No, nor ever shall be. Verse 22. 22. And I said those days should be shortened. There should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, remember us. Amen. Amen. He continued to remember us. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23. Then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christ and false prophets. Amen. Amen. And shall show great signs and wonders. In so much that if it were possible, they shall deceive the elect, the very elect. Amen. Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. Be careful. Be with all these signs and wonders. What man call miracle? Was Menschen Wunder nennen? Nehmt euch bitte davor in Acht. Vous devez faire très attention avec tous ces miracles, avec tous les signes que tous ces faux pasteurs là présentent. Sei nicht hinter diesen Dingen her. Ne suis pas ces choses. Don't follow them. Folge ihnen nicht. Ne suis pas. They are supposed to follow you. Sie sollten dir These folgen. Signs shall follow them that believe. Diese Folgen, diese Remember, Zeichen sollen denen folgen, die glauben. Amen. They follow you and not you following them. Sie folgen dir und nicht umgekehrt. Don't go to places because somebody's eye open. Geht or somebody's is doing so, you know. It might be in the name of Jesus. You know, you cannot see the inside. Geh nicht an Orte, weil dort irgendjemand das Bein wieder nachgewachsen ist oder keine Ahnung, weil irgendwelche Augen wieder sehen können, sondern ne, lass dich vom Heiligen Geist leiten, an welche Orte du gehst und geh dorthin, weil die Wahrheit dort ist, nicht weil dort Wunder passieren. Et ne suis pas les églises où il y a beaucoup de signes ou de miracles, comme par exemple si une personne a été morte et puis cette personne a été ressuscitée. Tu dois toujours être conscient du fait que les signes de Dieu te suivent et pas toi si tu suis les signes de Dieu. Don't be after, I must be healed, I must be healed of this pain, I must be healed of that, my daughter must be healed, my son must do this, you know, be after I have Christ. Are you getting it? That should be enough for you. The Holy Ghost, allow him to do his job. He knows his job, he knows his job, he knows what to do. He knows that what touches him. What touches you touches Christ. So you know, there's no sicknesses and diseases in heaven. You know, the years we have spent in this world, being polluted years upon years, and we just spent 5 minutes in the kingdom of heaven. We want everything to be erased. I don't know if you get it. Mm-hmm. Und, genau, wir sind so lange im Königreich dieser Welt gewesen. Und sind aber dann 5 Minuten gefühlt im Königreich Gottes und wollen, dass alles sich auf einmal verändert oder dass alles sich physisch sozusagen verändert. Aber so funktioniert das nicht. Und genauso sollen wir halt hinter Christus her sein, hinter Christus haben und nicht hinter Heilung her sein. C'est très important que les enfants de Dieu ne cherchent pas, par exemple, la guérison de leurs enfants ou bien de leur famille, parce que si tu suis toujours ces guérisons ou bien ces miracles de ce monde, tu risques de tomber puis d'abandonner la vérité. Mais tu dois toujours chercher Jésus-Christ parce qu'en lui, tu as déjà toute ta guérison. Et, qu'est-ce que tu as dit? Ich habe gesagt, wir sollen hinter Christus her sein, nicht hinter der Heilung. Mhm. Und dass wir... Dass wir so lange hier im Königreich dieser Welt sind, dass genau. Wir Et très souvent, nous avons passé beaucoup de temps dans ce monde, mais on passe maintenant 5 minutes au royaume de Dieu, puis on croit avec ces 5 minutes, on peut tout changer, mais ce n'est pas comme ça. Praise the Lord! Alléluia! You know, we say we are Christ. Wir sagen, wir sind Christus. On dit que nous sommes Jésus-Christ. It is not without Christ. Aber es ist nicht ohne Christus. Mais c'est pas sans Jésus-Christ. We don't sing our praise, we sing the praise of Christ. Wir singen nicht unseren Lobpreis, sondern den Lobpreis von Christus. Et puis on ne loue pas nous-mêmes, on loue Jésus-Christ. And we are not here to give anybody miracle. Wir sind nicht hier, to give people Christ. Leuten Wundern zu geben, sondern Christus sollen wir, geben wir ihnen. Et nous sommes pas ici pour donner les gens les miracles, mais nous sommes ici pour donner les gens Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you know prophet. People see themselves as prophet. You know this prophet of video. It's all about miracle. Deswegen sollte sich immer wieder als Propheten nennen oder Propheten werden. Prophet, prophetess. It's all about miracle. Es geht immer um Wunder, dass diese Leute tun können oder Wunder tun wollen oder Wunder aufsuchen. Und das ist immer der Fokus dieses Titels. Et quand on voit les églises qui suivent toujours les titres des prophètes ou bien de grands noms, les gens là cherchent toujours des miracles. Il s'agit toujours de signes, des grands signes, des grands miracles. Donc il n'y a pas la vérité dans cette église qui suit toujours le nom ou les titres des prophètes. The root of their miracles is Satan. Aber die Wurzel ihrer Wunder ist Satan und nicht Christus. Mais leur source de leur miracle, c'est Satan lui-même, c'est pas Jésus-Christ. I know how Christ works. Ich weiß, wie Christus arbeitet. Et je sais comment Jésus-Christ travaille. Are you getting it? Mm. I know how he works. Ich weiß, wie arbeitet. Je sais comment il travaille. You cannot deceive somebody that is in light, that can see clean and clear. You can only deceive people that are blind. Du kannst nur die Leute in die Irre leiten, die selber in der Dunkelheit gefangen sind. Aber die Leute, die im Licht sind, die Licht sind, kannst du nicht beirren. Tu peux pas tromper une personne qui est dans la lumière, tu peux seulement tromper une personne qui est aux ténèbres. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I'm not saying Christ does not heal, he does not provide. You know, in heaven there is no poverty, there is no sicknesses and disease. But it will come in his own time. He has his own ways, he has his own system. It's not without Christ. It's not without your relationship with him. It's not, you know, just be born, just pray the prayer of be born and salvation, and everything turn automatically and go and be living your own life. Mm. It doesn't work that way. That is not the system of Jesus Christ. Und ich sage nicht, dass he says, excuse me, he says, you will eat my flesh and drink my blood. Mm. That's how you can live. Mm. You should know the meaning of that. Und ich sage nicht, dass Heilung und Wunder nicht passieren können im Königreich Gottes. Natürlich, wir sollen, im Himmel gibt es keine Krankheit, da gibt es keine Armut. Aber all diese Sachen manifestieren sich nach dem Willen und nach der Zeit von Jesus Christus und nicht nach dem Willen und nach der Zeit von Menschen. Und die Quelle dahinter ist Christus selbst und nicht der Teufel, nicht der Mensch, nicht das Fleisch. Und deswegen, die Leute, deren Fokus liegt darin, einfach Leute zu heilen und dann sie wegzuschicken und dann leben sie ihr teuflisches Leben weiter. Aber unser Fokus sollte darauf liegen, dass Menschen eine Beziehung mit Jesus Christus haben, dass sie eine Jüngerschaft, dass sie eine Sohnschaft, eine wahrhaftige Sohnschaft mit Jesus Christus eingehen. Mhm. Weil dann sind diese ganzen Wunder und dieser Segen, das ist dann einfach nur ein Beiprodukt von der Errettung, weil die Errettung ist ja ein Paket und in diesem Paket sind all diese anderen Sachen da, aber nicht die Leute mit diesen Wundern und Sachen anlocken und sie dann wieder in ihr teuflisches Leben freilassen. C'est pas que Jésus-Christ n'est pas capable à guérir les gens ou bien qu'il ne veut pas guérir les gens, mais c'est important de savoir que si tu mets d'abord Jésus-Christ au début de ta liste au lieu de ce miracle, parce que Jésus-Christ normalement il est capable à guérir une personne, mais ce n'est pas le miracle mais la guérison qui est au centre de ta vie. Et il y a beaucoup de gens qui veulent être, par exemple, guéris par Jésus-Christ pour continuer leur vie qu'ils ont vécue avant de leur salut. Et ce n'est pas comme ça. Tu suis et tu cherches d'abord Jésus-Christ, et puis chaque guérison ou bénédiction va te suivre. You know, Amina asked me one question on, was it on Sunday? It should be on Sunday because she only comes on Sunday. Look at it. It talks about a prophet that she was asking about. There's different gifts. It's true there are different gifts. In 1 Corinthians 12, it talks about different gifts. But this gift, you have all the gifts. Every one of us, all of us, we have all the gifts. Mm-hmm. As a prophet, we speak in tongues. We can interpret. But look at it. Go put something here. Let's go there. So because we are talking about prophets, so let me just put it on the side. Weil wir über das Thema Propheten sprechen, hat Amina mir am Sonntag eine Frage gestellt zu dem Thema. Und ich möchte kurz darauf nochmal eingehen. 1. Korinther 12. Le dimanche passé, Amina a demandé une question sur les prophètes. Et c'est ça pourquoi on va lire 1. Korinther 12 pour parler de ce thème. Let me see. From verse 6, because of time. Verset 6 to 11. He said, and there are diversities of operation, but it is the same God, which worketh in all in all. Verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the signing of the Spirit, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues. But all this, verse 11 is very important. Look at Vers 11 ist sehr wichtig. He said, but all this worketh that one and this self-same Spirit divided to every man severally as he will. As he will. As the Holy Spirit will. So wie der Heilige Geist es will. You can be speaking in tongues and I'm interpreting, or somebody else can be interpreting. He give the power. You know, it's like, how do I explain it? You know, you have a candle. It's like you have different candles. You can own anyone. Somebody can come out, and let me say, the Holy Ghost can own one. Then that one is working. And immediately can off, then he can off another one. Let me call all these gifts candles, different candles that you already have. I don't know if you get it. You have all these candles in you. But he know what the wish of the candles is to on to use at that particular time. Just as the need is, what is needed in the church. You get it? That, you know, it's not one that your gift is just to prophesy. You not become a prophetess. That's not Christ. That is where people go and be looking for how to see vision. And they fall into Satan's hand. The Holy Spirit, you cannot adjust the Holy Spirit. He tell you, you know, in the witch doctors. Ganz kurz, die Geistesgaben, darf man, die Geistesgaben darf man nicht als eine Sache sehen, wo jeder eine Gabe hat und auf diese Gabe spezialisierst du dich dann und dann bist du der Typ, der immer prophezeit oder du bist der Typ, der immer heilt und der andere ist der Typ, der immer Gnade geben kann. Exactly. Just sondern like interpret how you children are interpreting. You interpret the other day, the other, you understand me. Yeah. You all, it's like you all have this same thing. Mm. But at the right time, who he picks and choose who to use, who to go through. Und diese Gaben kann man sich vorstellen, wie als ob du eine Reihe von Kerzen in dir drin hast. Und diese Kerzen kann der Herr zu jeder Zeit anmachen, anzünden für seinen Nutzen, für seinen Gebrauch. Aber es ist nicht so, als ob du diese Kerze nicht in dir hast, nach dem Motto, ich werde niemals prophezeien können, weil ich diese Kerze sozusagen nicht in mir habe, weil ich diese Gabe nicht in mir habe. Du hast diese Gabe in dir, aber es ist der Heilige Geist, der sozusagen zur rechten Zeit dich dazu leitet, in dieser Gabe zu wandeln oder nicht. Und das nach seinem Willen, nicht nach deinem Willen, sondern nach seinem Willen. Aber jeder von uns kann in all diesen Gaben wandeln und agieren. Dans verset 6, on a écrit, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Donc les activités que Dieu parle, que Paul mentionne ici, c'est par exemple comme parler en langue, ou bien avoir des visions, ou bien interpréter. Mais ça ne veut dire pas que si, par exemple, une personne prie en langue, que cette personne peut seulement prier en langue. Ou bien une personne qui a des rêves de Dieu, que cette personne est seulement là pour rêver, ou bien pour avoir de rêves prophétiques. C'est comme, on peut expliquer ça comme ça. Chaque enfant de Dieu a beaucoup de bougies en lui. Non? Et puis, Dieu est capable d'allumer n'importe quelle bougie dans n'importe quel temps. C'est par exemple, si moi, j'ai toutes les bougies, puis j'ai les bougies de parler en langue, de rêver, d'interpréter, de faire des autres choses. Et puis, le Saint-Esprit, il choisit quand est-ce qu'il va allumer, par exemple, les bougies de prier en langue ou les bougies de avoir des rêves prophétiques. Mais ça ne veut dire pas que je suis seulement concentrée ou bien seulement fixée sur un de ces ce bougies-là. Non? Genau. Donc, oui. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui préfèrent de chercher le titre d'un prophète et puis ils tombent dans les mains du diable parce qu'ils commencent à chercher toujours des grands signes et des grandes manifestations, miracles pour pouvoir avoir des rêves prophétiques. Praise the Lord. Hallelujah. If you look, you know, if you look at, you know, people go to, and years ago, before I became a child of God, I was with them. I know what it is to go to a witch doctor. I was, you know, once you get there, he's going to ask you, what do you want? But in Christ's world, even pastors to the Christianity world is like that also. Then you go to them until something is pursuing you, or you are pursuing something, you don't go there. You understand me? Christ's world is not like that. The kingdom of heaven is a relationship world. Amen. You have relationship with your Father, and he knows when to give you things at the right time. If you look at Adam, Adam was having a relationship with the true God. And he knew when it was time for him to have a wife. And he said, he introduced that wife to him. He gave him that wife, that woman at the right time. You get it? It's not Adam that was looking for wife. He did not even know what wife is. Or how what marriage is. So also, once you are saved, until you are converted and you are like a little child does not know anything about marriage. And, all he knows is about the father and the mother. That's about Jesus. Amen. You get it. Und in der satanistischen Szene in Nigeria kenne ich mich gut aus, weil ich früher auch ich war jetzt nicht derjenige, der es ausgeübt hat, aber ich habe das konsumiert. Ich bin zu den Leuten hingegangen und versucht hat, meine Bedürfnisse zu stillen. Und diese Leute, wenn du zu ihnen hingehst, zu den Satanisten, die werden dich immer wieder fragen, was möchtest du, was kann ich für dich tun? Weil es immer um dich geht, es geht immer um deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Ziele deine Ergebnisse. Und genauso ist auch leider im Christentum, wo Leute auch zu diesen ganzen Pastoren gehen, um halt dann halt mit ihren eigenen Wünschen zu kommen. Und der Pastor soll dafür beten, dass diese Wünsche erfüllt werden, ne? Und dass halt auch alles in Jesus' Namen halt passiert. Aber im Königreich Gottes ist das nicht so. Das ist kein Wunschkonzert. Da geht es um eine Beziehung, die du mit Jesus Christus hast, dass er dein Herr und Retter ist und dass er für dich entscheidet. Und das sehen wir auch bei Adam und Eva, dass der Herr für Adam gesagt hat, dass es an der Zeit ist, für ihn eine Frau zu haben. Nicht Adam hat selbst gesagt, ich hätte jetzt gerne eine Frau, sondern er hat einfach Beziehung mit dem Herrn gehabt und der Herr hat ihm dann irgendwann diese Frau dazugegeben, weil es Beziehung ist und nicht etwas anderes. Et au moment du diable, quand tu vas avoir quelque chose, wenn tu as un désir, tu vas chez les marabouts par exemple. Et il va te demander qu'est-ce que tu vas avoir. Et puis c'est là où tu vas commencer à présenter ta volonté ou bien tes désirs. Mais au monde de Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. C'est lui qui te donne les ordres pour faire ce que lui il veut, pour sa propre volonté, pas pour ta volonté. Et la même chose aussi, on voit aussi avec l'histoire d'Adam quand il était au jardin d'Éden. Quand Dieu lui a donné une femme, parce que lui-même il ne savait pas la signification, il ne connaissait pas la signification d'une femme ou bien du mariage, mais c'est Dieu qui a dit que ce n'est pas bon pour l'homme d'être toute seule, et c'est ça pourquoi il a donné Adam, Ève, parce que c'était la volonté de Dieu. Et pas praise the Lord. You know, they will ask you, what do you want? But in Christ's world, you don't come to Christ with what you want, you come to Him. And he will tell you what he has for you. He will tell you what he wants you to do. Mm-hmm. You don't give him. Because the desire of Satan is there. Coming to Christ with the desire of Satan can never work. Mm-hmm. You come to Christ as you are. Allow him to change your inside. Mm-hmm. And now you will now hate what he hates and love what he loves. Mm-hmm. You get it. Also komm zu Christus, so wie du bist, und er wird dich dann verändern, von innen nach außen. Quand tu viens vers Jésus-Christ, tu peux venir comme tu es, et puis c'est lui qui va changer ton intérieur, et puis tu vas voir aussi le changement dans l'extérieur, et puis il va te donner ses propres désirs pour ta vie. Et pas toi, tu viens vers Jésus-Christ avec tes désirs diaboliques. He's not going to give you who you like. Who he wants for die you. Person geben, die du magst, sondern die Person, die für dich möchte. Et puis il va pas te donner la personne que toi tu aimes. Il va I don't feel love. Il va te donner cette personne qui lui a promis. Et Dieu ne va pas te donner la personne que toi tu aimes, il va te donner une personne que lui il préfère pour ta vie, parce qu'il ne va pas te demander qui tu aimes et qui tu n'aimes pas. You better allow him to choose for you. Don't allow the flesh to choose for dass you. Der Herr für dich entscheidet. Don't allow Internet to choose for you. Ich, das Don't allow the newspaper to choose for you. Amen. Don't allow people to choose for you. Allow Jesus Christ to choose for you. Amen. Lass nicht zu, dass Menschen für dich entscheiden. He is your father, and he knows how to take care of you. Dass das Internet für dich entscheidet, sondern lass zu, dass Jesus Christ für dich entscheidet, denn er ist dein Vater. Your feelings, don't allow it. Und möchte, das möchte auf dich Acht geben. Et laisse Jésus-Christ choisir pour toi. Ne laisse pas les gens, l'Internet, ou bien tes expériences, tes désirs choisir pour toi. Parce que quand toi, tu laisses tes désirs choisir pour toi, tu vas tomber, tu vas te trouver dans la mort, dans les ténèbres. Mais quand tu laisses Jésus-Christ choisir pour toi, tu vas te trouver dans la volonté de Dieu et dans la lumière. You know how you are going to allow him to choose for you. You keep on seeing him. Wisst ihr, wie wir zulassen, dass er für uns entscheidet, indem wir auf ihn immer wieder sehen, zulassen, dass unser Fokus auf Christus liegt. Et tu sais comment tu laisses Jésus-Christ choisir pour toi, c'est quand tu as ta concentration vers Jésus-Christ et c'est comme ça lui va choisir pour toi. If your focus is on your age, your time, the time, you will fall. It's a matter of time. Satan knows that the age, how many you can wait up for, how long you can wait. He knows and he will push it to that time. He will make sure he is the... If you say, okay, when I'm 25, it is not come, then it's over. Then Satan will say, okay, I will make it 26. Und deswegen darfst du dem, dem Teufel sozusagen auch keine, give time to Jesus. Keine Zeit geben. Du darfst ihm keine Zeit geben. You. Und sagen, wenn ich 30 Allow him to be your time. Und sagen, dass wenn ich bis 30 immer noch nicht jemanden gefunden habe, dann mache ich mich selbst auf die Suche. Do it your own way. Natürlich wird der Teufel dann halt dafür sorgen, dass du bis 30 dann halt auch... niemand findest, damit du dann halt auf jeden Fall es dann auf seine Weise tust. Du darfst den Herrn nicht einschränken, sondern zulassen, dass er es auf seine Weise macht und nicht es auf deine Weise tun. Et quand tu choisis de suivre la volonté de Jésus-Christ, ne donne pas des limites à Jésus-Christ que tu dis, par exemple, si tu ne me donnes pas ceci ou bien cela jusqu'à ce que j'ai 25 ans, là, je ne vais plus suivre Jésus-Christ. Parce que quand tu commences à donner Dieu des limites ou bien les temps, c'est là où le diable va utiliser tes limites ou bien ton temps pour te faire tomber. Parce que quand tu dis, par exemple, je choisis de faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que j'ai 23 ans, c'est là où le diable maintenant va dire, ok, laisse-moi te faire attendre jusqu'à ce que tu as 24 ans. Et c'est là, quand tu vois le temps, tu vas tomber. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 12, look at verse 12 of 1 Corinthians 12. Verse 12 is very interesting also. It says, for as the body is one and have many members, and all members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. So also is the gift of Christ. So ist auch die Gabe von Christus in dir. There are many. 1 Corinthians 2, are you getting it? There's a time you use the hand. There's a time you use the eye. You don't the legs, you have its own job. Then you know this candle. You know I describe it like with candles. In you, the time, you know, the he said the Holy Ghost, he is the one that you know appoints each and every one that make it, you know, that flow through it as his own will. But you have everything in you already. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And that's why I don't want to for anybody to anoint me as a prophetess, because I'm greater than any prophetess. Amen. Amen. I reject it. Amen. Amen. I will even annoy that person that want to annoy me. Because I'm greater than that person. It's as simple as that. If you have Christ, you are greater than any prophetess. Amen. You have all the gifts in you. Amen. Und ne, auch mit diesen Gaben, man kann es auch so vergleichen wie mit Körperteilen, dass beispielsweise, wenn du ein Buch liest, brauchst du nicht deine Beine dafür, du brauchst deine Augen in dem Moment. Oder wenn du deine Hände wäschst, brauchst du deinen Hintern nicht dafür, du brauchst deine Hände in dem Moment. Du musst dich darauf fokussieren, dass jeder Körperteil hat eine Aufgabe, ne? Und der Heilige Geist weiß, wann dieser Körperteil in Aktion treten muss, ne? Wenn diese Kerzen angezündet werden müssen. Ja. Und deswegen, ich will nicht von irgendjemandem als Prophetin bezeichnet werden oder ernannt werden, weil ich bin größer als ein Prophet, wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin und zum Königreich von Jesus Christus gehöre. Amen. Et c'est ça, on vient de lire 1 Corinthiens 12, verset 12, et c'est là où la Bible nous explique encore que Dieu nous a bénis avec toute activité du Saint-Esprit. C'est avec, comme l'exemple que je viens de donner, avec l'exemple des bougies en nous, c'est aussi comparable avec le corps. Tu as par exemple les yeux, tu as une bouche, tu as des bras, et puis il y a un temps spécifique où tu vas commencer à utiliser par exemple ton œil ou bien ton bras ou bien ton pied, mais ça veut dire pas que ton corps existe seulement par exemple avec un œil ou bien avec un pied. Et c'est ça pourquoi je ne veux pas aussi que je sois un comme prophète, non? Comme prophète, parce que moi je suis plus grand qu'un prophète, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi qui peut se manifester différent en moi. Praise the Lord. Hallelujah. This period of the Holy Spirit, somebody see coming to you and say he want to anoint you as a prophet, and you accept that. Hey, praise the Lord. Don't look at the disciples. None was a prophet, a prophetess. There was nothing like that. Don't look at them all together. Keiner von ihnen war ein Prophet. Don't look at them. Signs and wonders were flowing all over. Zeichen, Wunder sind geflossen. You understand me? Peter, the shadows healed people. So also is Paul. There was no one that said, I'm a prophetess. For because you know, Jesus never come with just a thing into your life. Once he come with all his properties. Amen. Are you getting it? And that's why when Satan come into people's life, you know how to steal, you know how to lie. You know how to kidnap. You know how to do 419. Praise the Lord. Praise the Lord. Are we there, please? So, und genauso wie im Königreich Gottes, wenn der Heilige Geist kommt, kommt er halt mit seinem Besitz und nicht nur mit einer Sache, sondern mit mehreren Sachen. Das sehen wir auch im Leben der Jünger, dass die Jünger konnten mutig das Evangelium verkündigen, aber sie konnten auch heilen, ne? Sie konnten weissagen, sie konnten all diese Sachen, weil es der gleiche Geist ist, der durch sie gesprochen hat und der durch sie agiert hat, zur rechten Zeit, je nach Situation. Aber genauso ist es auch beim Satan, dass wenn der Satan in dein Leben kommt, wird er auch dafür sorgen, dass du zur rechten Zeit nach seiner Musik tanzt, zur rechten Zeit lügst, zur rechten Zeit stiehlst, zur rechten Zeit betrügst, weil du nämlich von diesem Geist, von seinem Geist dann kontrolliert wirst. Et on voit aussi que quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient avec tous ses biens, avec toutes ses œuvres, parce que par exemple les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas été appelés prophètes ou bien pasteurs, parce que eux, quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Jésus-Christ, ils ont eu tous les biens du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils étaient même capables à guérir les gens, ils étaient capables d'avoir des visions. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent d'avoir le titre de prophète et puis ils ne savent pas que cette période du Père est déjà finie. Nous avons le Saint-Esprit qui agit en nous. Et c'est aussi la même chose avec le diable. Quand tu as l'esprit du diable en toi, là tu vas aussi avoir tous ses biens. Donc tu vas aussi capable à tuer, à mentir, à voler, puis à faire des autres choses. Look at what Jesus sent us to go and do in John, in Mark 16. Markus 16. Mark 16, verse 15. Mark says. Markus 16. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every man, every creature. He said, go and preach. Er sagte, und er sprach zu ihm. He did not say, go and become a prophet, go and prophesy. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Er hat gesagt, geht und prophezeit. Mark 16, verse 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier proclamer l'évangile à tous les hommes. Ici, Jésus-Christ n'a pas dit, allez puis devenez les prophètes. Are you getting it? Mm-hmm. You know, if somebody come to me, I want to make you a prophet. I know you want to put me in bondage. Because, yes, I'm telling you, because to be a prophet. What are you going to be saying to the people? Just be prophesying. Well, how long are you lying? And keep on looking for what to tell the people. Are you getting it? Satan will use you, and you will be looking for power and for vision. You'll be after vision. It will take you out of Christ completely. It's so evil. You understand? Allow your Christ, your heart to be Christ. That is all. Ja, und ich würde mich niemals zum Propheten nennen lassen, weil ich mir diese Bürde nicht aufbürden möchte, die dafür sorgt, dass ich dann krampfhaft nach Kraft suche, damit ich Leuten ihre Zukunft vorhersagen kann, damit ich Leuten sagen kann, was sie zu tun und zu lassen haben. Nein, das sorgt dafür, dass du halt dich in eine Gefangenschaft begibst, wo du dich dann für den Teufel öffnest, weil du dann halt so sehr von diesen Weissagungen, von diesen Träumen, Visionen abhängig bist, dass du immer mehr und mehr suchst, um den Leuten zu gefallen, die Leute zu begeistern, die Leute an dich zu binden. Ne? Et c'est pourquoi si je sais que quand une personne veut me faire devenir un prophète, je sais que cette personne veut me mettre dans la captivité parce que quand tu deviens un prophète, tu vas commencer à chercher aussi la puissance pour avoir des visions, pour avoir des rêves, pour proclamer ce que tu as vu ou bien ce que Dieu t'a révélé aux gens. Et c'est ça pourquoi c'est très dangereux d'avoir ce titre-là, parce que tu vas être dans la captivité où le diable va commencer à t'utiliser pour avoir de rêves différents. Remember, that was what they wanted to turn Jesus into. They said, give us signs. Mm-hmm. You remember? Yeah. Give us signs, signs, signs. Jesus said, there is no sign greater than the son of Jonah that you are going to receive. They wanted to turn Jesus to become a prophet. Jesus said, greater than prophet is here. Prophet can only prophet in the old, even the old prophet and the new prophecy, they are two different prophecies. The prophet will tell you things to come. They will tell you this is what you are going to have. This is what is coming to you. I am going to tell, for me, I will tell you how to change the future. That the future should be me and not what Satan planned for you. The prophet cannot even change the future for you. They might even, the Satan can help them to see your future. Maybe the direction you are going. I mean, you know, Satan can also see. They knew that, you know, the legion knew that Jesus was Jesus. It's only people that cannot see. Satan, he was able to see, you know, the damsel knew that this is, Paul was somebody from Christ. You remember in Acts 16 or 19. So, you know, they can see also. So, if you are looking for things to see, you know, the prophets, they might, through Satan, they might see things for you. But there is no solution. Our solution is Christ. And not finding solution to whatever problem you even have. Because there is no end to problems here on earth. Once you solve one problem, you open the door for another problem to come in. Yeah. You know, some want to marry, and later you'll be regretting why did you marry at all. You don't even know what it is. Because if it is not Christ, marriage is interesting. Amen? And, it is, I don't want to say, okay, with Christ, we have Christ. Amen? Marriage. When Paul said, if it is even better, I would say, stay single. That's what Paul said. He said it. You understand me? Because the Lord no longer sees you as two, but one. And it's a bondage. And you should be ready. That's why allow Christ to choose for you. You should be ready to say yes until Christ says yes. You get it? And wait upon him. If not, you will not know what to do with the man or the woman. Es ist auch wichtig, dass wir halt auch wissen, dass bei dieser Prophetiegeschichte, dass diese Menschen können die Zukunft vorhersehen, ne? Aber sie können die Zukunft nicht verändern, ne? Weil sie halt nicht Jesus Christus sind. Und das sehen wir auch im Leben von Jesus, dass die Leute ihn auch zu dieser Belustigungsmaschine sozusagen machen wollten und gesagt haben, zeig uns ein Zeichen, mach mal irgendwas. Ne? Zeig uns mal irgendwas. Yeah, und der Herr hat dann auch gesagt, so funktioniert das nicht. Ich bin nicht eure Belustigungsmaschine, ne? Ich bin der Herr und ihr müsst mir folgen, ihr müsst euch vor mir demütigen, Beziehung mit mir haben. Ne? Und und darauf sollte der Fokus liegen, dass wir den Leuten, dass wir das Evangelium verkündigen. Und das ist eigentlich sogar die Prophezeiung, von der wir halt sprechen sollen. Weil die Bibel sagt, wir sollen prophezeien. Aber was sollen wir prophezeien? Wir sollen die Wahrheit prophezeien. Wir sollen prophezeien, dass Christus die Lösung ist, dass er das Problem ist, weil die Leute ihn nicht haben, aber er auch gleichzeitig die Lösung ist, wenn man ihn eben hat. Und das ist die einzige Prophezeiung, die wir den Leuten schulden, immer wieder auf Christus zu verweisen, nicht auf die Zukunft, was jemand haben wird, was jemand machen wird. Und das Gleiche gilt auch für Ehe, dass wir halt deswegen wirklich nicht den Fokus darauf haben, wann wir die ganze Zeit heiraten, wen wir heiraten werden und all das, sondern unseren Fokus auf Christus haben, damit er zur rechten Zeit uns diesen Menschen gibt und nicht, dass wir uns das selbst Leute uns ans Bein binden und dann über diese Leute immer wieder stolpern. Ce n'est pas nouveau que les gens cherchent des signes, parce que à l'époque de Jésus-Christ, quand il était ici physiquement sur terre, les gens ont demandé aussi un signe à Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ a refusé de leur donner un signe. Il a dit, le seul signe que je vais vous donner, c'est un signe qui est même plus grand que le signe de Jonas. Et on voit même dans la Bible qu'il y a deux sortes de prophéties. Il y a la prophétie ancienne où il s'agit de l'avenir d'une personne. Donc tu dis à cette personne la personne, ou tu racontes cette personne l'avenir de sa vie, par exemple qu'est-ce qu'il va faire demain, ou bien les dangers qu'il va venir. Mais la prophétie de Jésus-Christ est de proclamer son évangile, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est ça pourquoi il a dit que on doit sortir puis partager la vérité de Jésus-Christ et pas ce que l'homme veut écouter. Et c'est la même chose aussi avec le mariage, qu'on doit aussi tout soumettre à Jésus-Christ, parce que quand tu maries une personne, tu dois savoir que tu n'es plus deux, mais tu es une personne avec cette femme ou bien avec cet homme. Mais les gens ne sont pas conscients de ce fait. C'est ça pourquoi Paul a dit que vaut mieux être de ne pas être marié que être marié puis et abandonner la foi en Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. We don't want somebody to tell us our problem. We want solution. Amen. Wir wollen nicht, dass uns irgendjemand unsere Probleme die true solution is Christ. Sagt, sondern unsere, die Lösung uns zeigt. Und die wahrhaftige Lösung ist Christus. Offenbar uns Christus. Et on ne veut pas que quelqu'un nous révèle nos problèmes. On cherche une personne qui va nous donner la solution. Et la solution est Jésus-Christ. Parce que quand tu es sur terre ici, tu auras toujours des problèmes, et les problèmes ne vont pas aussi finir. Remember John 16. Erinnert an Johannes 16. Jesus introduced the Holy Spirit. Jesus he did not see Geist the Holy Spirit prophesy and tell you anything of your past, your future. He said the Holy Spirit will reveal Christ to us. The solution to all problem is knowing Christ and seeing Him, knowing Him, to know the truth. Then you are free. Forever. Ja. Amen. Wir sehen das auch beim Heiligen Geist. Er hat nicht die Aufgabe zu prophezeien, im Sinne uns einfach nur die Zukunft zu zeigen, sondern er hat die Aufgabe, uns immer wieder auf Christus zu verweisen, uns die Wahrheit zu erklären und sie zu offenbaren. Das ist sein Fokus und das sollte auch unser Fokus sein, auch unser Ziel sein. Et dans Jean 16, on voit comment Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous donner les prophéties ou de nous dire ce qui va arriver dans l'avenir, mais le travail du Saint-Esprit est de nous rappeler à Jésus-Christ. Praise the Lord. I heard somebody say he does not want to, you know. But once you know that somebody is a man of God or a woman of God, he doesn't want to say anything bad at all, or anything, something that is not, it's like condemning them or what. I said, you know, it's not about, it's judging the spirit. It's not about person. You get it? If somebody just tell you this is a woman of God, a man of God, just believe everything. It's evil. You understand? You judge the spirit that is behind it. You don't respect Satan. Amen. You get it. Yeah. You judge this. If it is not Christ, you reject it. Mm-hmm. And you say it and you correct them. You speak out. Mm-hmm. You don't keep quiet because you said it's a man of God. You don't want to say anything. Mm-hmm. And they keep on living in it and deceiving people. Yeah. You talk and be there to rebuke them. It's like the damsel. You know, the damsel can say she was a man or a woman of God. You understand? People will even believe because he was telling them the future. He was walking the walk of a prophet. Mm-hmm. That damsel was not different from prophet. I don't know if you understand. Mm-hmm. Remember the 400 prophets that they were having all those lying spirits. The 400 prophets, they were prophets. You get it? So all these prophets, they are not, you know, the spirit that is behind them. That is what you have to question. And you have to question it. And not just say, I don't want to talk anything about any man of God, any woman of God. Mm-hmm. We are not talking anything about people. We are talking things about Satan. Mm-hmm. That Satan is evil. Mm-hmm. And he wants to still kill and destroy true people, through all these so-called prophets and prophetess and what do you call the pastors? Mm-hmm. Well, we should hate Satan. We don't hate the people, we love them. And that's why we want to be there to correct them and tell them the truth. That it's only through Christ that they can be saved. Yeah. That what shall it profit a man if people praise you here on earth and at the end you go to hell. Mm-hmm. Und es ist auch wichtig, dass wir halt nicht aus falscher Demut oder aus falschem Respekt anfangen, Leute zu respektieren, weil sie sich Mann Gottes, Prophet, Pastor, Bishop, Reverend oder sonstiges nennen und deswegen uns dann nicht mehr trauen, sie zu belehren oder sie den Geist zu prüfen. Wir sollen den Geist immer noch prüfen, weil es geht hier immer noch um, es geht hier nicht um Fleisch und Blut, sondern um Mächte und Gewalten und Fürstentümer. Es geht um den Satan, der durch Menschen andere Leute in die Irre leiten will. Und da müssen wir ganz klar prüfen, da müssen wir ganz klar entlarven, da müssen wir ganz klar auf die Buße verweisen und sogar darauf hinweisen, dass der Mensch wiedergeboren werden muss, weil er sonst in die Hölle geht mit dieser Lehre, die er anderen Leuten weitergibt. Und da dürfen wir halt wirklich nicht diese weltliches Mitleid haben oder weltliches Respekt Leuten zollen, weil der Teufel verdient keinen Respekt. Er verdient es nur, entblößt zu werden von uns und verweigert zu werden von uns. Das ist das Einzige, was er von uns verdient. Und da müssen wir wirklich mutig sein, Christus, und nicht vor dem Gesicht der Person sozusagen dann uns fürchten. Et c'est pourquoi on ne doit pas aussi avoir une fausse humiliation si on attend qu'une personne est par exemple un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la crainte de l'homme quand ils écoutent que cette personne est un pasteur, un prophète ou bien il a un autre titre. Mais ce n'est pas comme ça parce que nous, on doit toujours être capable à juger l'esprit derrière cette personne. Donc si cette personne par exemple proclame qu'il est... qu'elle est un prophète, on doit toujours juger l'esprit parce qu'il s'agit de Satan, du diable, parce que lui, il est capable à tromper beaucoup de gens à travers cette personne qui proclame qu'il est un prophète. Et c'est la même chose aussi avec nous. Nous, on doit savoir que c'est le Saint-Esprit qui est notre qualification et pas l'homme. Praise the Lord. You remember the story of Jehoshaphat. Amen. Yeah, that king and the other king. Amen. Yeah. Two of them. The 400 prophets that were lying, the spirit of lies was upon them. And the only one true God prophet was there. And this true God prophet told them that this spirit that is speaking, that is walking through you, they are spirit of lies. But they wanted to remove the... He says, one even shot him. He said, what are you saying? Mm-hmm. Since when have the spirit of the Lord depart from me and come to you? You understand me? Mm-hmm. So you know, you can see this man, the true prophet of God, did not keep quiet. Mm-hmm. Yeah. To say, I will not, because they are prophet, so don't need for me to say something. We are to just... expose Satan wherever he is. You get it? This man did not shut up. He spoke to them and said, the spirit that is working in you is the spirit of lies. Mm-hmm. And they did not believe him until things happened. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Und auch in der Geschichte von den 400 Propheten und Mika, da sehen wir, dass in diesen 400 Propheten war ein Lügengeist und nur dieser Prophet Mika hat die Wahrheit gesprochen und er hat sich von diesen 400 Propheten auch nicht einschüchtern lassen. Er hat ganz klar gesagt, von mir aus können es auch 4000 sein, aber Lüge bleibt Lüge, egal wie viele Leute sie sprechen. Ich werde das entlarven, werde dazu stehen, dass ihr Lügner seid. Und er wurde sogar von einem der Propheten ins Gesicht geschlagen, weil der Prophet gesagt hat, seit wann ist der Geist Gottes von mir auf dir gekommen und du sprichst jetzt die Wahrheit und ich bin jetzt ein Lügner oder was? Aber dennoch ist er daran, ist er bei der Wahrheit geblieben und hat gesagt, nee, ich lasse mir das nicht ausreden, ihr seid Lügner und Gott spricht die Wahrheit. Und so müssen wir halt auch an der Wahrheit festhalten, dass wir uns nicht von der Masse, nicht von den Titeln oder sonstigen einschüchtern lassen, sondern dass die Wahrheit, Jesus Christus, die Wahrheit für uns bleibt. Et on voit aussi dans l'histoire de Miché avec les autres 400 prophètes qui ont toujours, qui ces 400 prophètes, ils avaient des esprits, des mensonges en eux. Et puis seulement le prophète Miché disait la vérité de Dieu. Et puis il y avait aussi un prophète parmi ces faux prophètes qui a même frappé Miché parce qu'il a dit « Depuis quand l'Esprit de Dieu m'a quitté, puis il est venu chez toi ?» Donc ça montre que même si toi tu es la seule personne qui dit la vérité devant ces 400 prophètes, tu dois être toujours capable à révéler le mensonge pour que les gens soient sauvés. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we close with us with here and please, if let us learn to choose Christ. Amen. Lasst uns lernen, Christus zu wählen. Amen. And if you like, I always say, it is better to choose one side. And not one foot here and one foot here. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You just let the both side be on one side, mm-hmm. which is Christ. Instead of choosing one here, one here. You know, because if I see you not believing Christ, I will even want to advise you, why don't you choose the other side? But if I see you believing Christ, then I'm able to be there for you and tell you to keep on moving. You get it. Wenn ich sehe, dass du Christus wählst, dann werde ich dir auch empfehlen, in Christus halt auch zu bleiben und durchzuziehen. Wenn ich sehe, dass du bewusst Christus nicht wählst und immer wieder die Welt wählst, werde ich dir sogar raten, ey, dann geh lieber mit beiden Beinen in die Why Welt. Why don't you do it the other way, so that you just Weil du kannst you call peace. Nicht in, mit einem Fuß in der Welt sein, mit dem anderen Fuß im Königreich Gottes. Das wird nicht funktionieren. Dann suche lieber den Frieden dieser Welt. Finde ihn für eine gewisse Zeit, aber spiel nicht mit dem Königreich Gottes. Et c'est très important qu'on soit capable à choisir un côté, parce que c'est pas bien d'être dans deux côtés, donc ce n'est pas bien d'être au monde et puis d'être aussi au royaume de Dieu. Parce que moi, si par exemple, je vois que tu as faim de la vérité, je vais te conseiller de continuer à choisir Jésus-Christ. Mais si je vois que tu as faim de ce monde-là, vaut mieux partir et puis aller faire les choses de ce monde au lieu d'être dans deux côtés. Praise the Lord. Amen. So